Bernd, du bist seit den 70ern aktiv in der autonomen Szene. Mitte der 80er Jahre wurde Kunst und Kampf gegründet. Ich würde, bevor wir auf Kunst und Kampf selber zu sprechen kommen, vielleicht auf die politische Situation in dieser Entstehungszeit zu sprechen kommen. Was mir einfällt, so Mitte der 80er, ist erstmal, der deutsche Herbst liegt ein paar Jahre zurück, verbunden mit einer enormen Repressionswelle. Und es ist so die Zeit, wo ja der Neoliberalismus anfängt quasi zu schieben. Also seit Ende der 70er Jahre spricht man ja vom Neoliberalismus. Wie würdest denn du diese Zeit politisch beschreiben? Wie war die politische Bewegung in dieser Zeit aufgestellt? Im Grunde genommen war es nochmal eine letzte Umbruchphase. Ich würde sagen, so die Ausläufer oder schon was anderes, was aus der 68er-Bewegung entstanden war. Da gab es ja diese hierarchisch organisierten K-Gruppen, meist maoistisch eingestellte oder auch verschiedene andere Sorten. Und in den End-70er Jahren entstand dann freie Jugendarbeit in Jugendzentren, die überall organisiert worden sind. Gleichzeitig gab es große soziale Bewegungen gegen die Atomenergie zum Beispiel, große Friedensbewegungen und Antikriegsbewegungen, wie wir es genannt haben, Hausbesetzerbewegungen und so weiter und eine neue Generation, die sich in diese politischen Bewegungen hinein organisiert hat, aus denen dann also die Autonomen hervorgegangen sind, zumindest aus dem einen Teil davon. So habe ich das sozusagen in dieser Zeit erlebt. Und die Gesellschaft war damals, du hast jetzt neoliberal vielleicht, aber ich habe es eher so präfaschistisch in Erinnerung. Also da war wirklich so, die alten Kameraden waren noch tätig, es gab Kameradschaftsverbände, man war also ja immer noch so in diesen alten Nazi-Geschichten involviert, also die älteren Leute, die ja da am Drücker waren, gesellschaftlich und so weiter. Und man war also immer mit solchen hierarchischen, jenseitigen, nostalgischen Sachen konfrontiert. Ja, also das und dagegen hat sich eben diese neue Bewegung sozusagen gewandt. Und eine Sache war eben, dass es diese K-Gruppen gegeben hat, deren Zeit ging allerdings da schon Ende der 70er, sank deren Stern schon, so langsam, also dann weitergehen in den 80er. Und diese neue Generation, die dann tätig war, die wollte damit diesen hierarchischen Sachen nichts mehr zu tun haben. Es ging um die Politik der ersten Person. Also ich selber muss eben mein Leben auch ändern. Ich kann nicht in eine Zukunft mich alle da transferieren. Ich kämpfe jetzt für die Zukunft und muss jetzt hier nur so die Wasserträger da meinen Teil dazu tun und habe ansonsten nichts damit zu tun, sondern ich selber bin eben auch gefragt. Politik der ersten Person haben wir das genannt. Das ohne Hierarchien, selbstbestimmt und kollektiv sollte jetzt die Welt verändert werden. Deswegen wollte man mit K-Gruppen und sogenannten Zirkelpäpsten nichts zu tun. Der Zirkelpapst war immer der, der an so eine Truppe um sich herum geschart hatte. Das sollte eben jetzt kollektiv und selbstbestimmt passieren. In solchen Zusammenhängen ist dann auch die Initiative Kunst und Kampf entstanden in Göttingen. Was war denn der Ausgangspunkt von Kunst und Kampf? Wie ist es losgegangen damit? Der Ausgangspunkt hat ziemlich mit meiner Person zu tun gehabt. Für mich Politik, Geschichte, Kunst ist für mich ein Zusammenhang. Das kann ich nicht voneinander trennen und habe das also immer schon so für mich propagiert und selbst in der Jugendzentrumsbewegung schon angefangen, zum Beispiel Wand mit irgendwelchen Karikaturen zu bemalen oder sowas. Also das hörte irgendwie schon dazu. Aber dann in Göttingen nahm das andere Formen an. Es wurde relativ bald ein paar Zeichnungen kriminalisiert, die auf ein paar Plakaten zu sehen waren. Da gab es Hausdurchsuchungen und sowas. Und dann haben sich da noch ein paar andere Leute mit eingeklinkt und dann konnte man nicht offen mit dem Namen agieren, hat man so ein Kunst und Kampf, also dieses als Deckbezeichnung genommen, benutzt und hat dann auch ein Konzept daraus entwickelt, einen inhaltlichen Text. Er nannte sich am Anfang Suche nach Erkenntnis. Da ging es so darum, Zusammenhang von Kunst, Politik und so weiter darzulegen und klarzumachen, dass es eben in der Gesellschaft um gesellschaftliche Veränderung geht und dass eben Kunst eine große Rolle spielt, wobei man auch einen Kunstbegriff verfolgt hat. Er sagt Kunst, was das letztendlich ist, ist schwierig zu sagen, aber ist auf alle Fälle Teil der Kultur. Kultur wurde als gesamtgesellschaftliche Orientierung definiert und um diese Orientierung zu verändern, würde es gehen und in diesem Kampf würde eben Kunst oder spielt Kunst eine wichtige Rolle. Und insofern ist eine revolutionäre Bewegung kulturfähig, wurde gesagt. Das ist also, wenn ich jetzt eine neue Gesellschaft will, muss ich ja auch einen positiven Entwurf den Leuten oder irgendwas, warum es sich lohnt, die anzustreben, auch leben können oder zumindest darstellen können. Und das ist eben eine Grundvoraussetzung. Da gehört eben die Kultur auf alle Fälle mit dazu oder die Kunst. Ja. Nun betreibst du auch eine Homepage mit dem Titel Kunst und Kampf. Da sind einige deiner Buchprojekte drauf zu sehen, Veranstaltungen sind zu sehen. Und das ist auch so ein bisschen auch die Geschichte von Kunst und Kampf dokumentiert. In der Beschreibung von Kunst und Kampf, die da zu lesen ist, stehen auch so ein paar Bezugspunkte von Kunst und Kampf. Und da ist von der Renaissance zu lesen. Es ist zu lesen von den Bauernkriegen. Es gibt einen Bezug auf die Avantgarde-Bewegung der Kunst, auf die politische Kunst in der Weimarer Republik. Vielleicht kannst du ausgehend von solchen Bezugspunkten nochmal schildern, was ist denn das für ein Kunstverständnis, das du und ihr euch erarbeitet habt mit Kunst und Kampf? Also die Kunst steht immer in einem gesellschaftlichen Verhältnis und meines Erachtens eben ist ein Instrument, ist vielleicht ein bisschen ein komisches Wort, aber in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung und diese gesellschaftliche Auseinandersetzung kann ich mir nur in die progressive Richtung vorstellen. Das heißt, ein Leitspruch ist ja, im Widerspruch steckt das kreative Potenzial, der Widerspruch zu den herrschenden Verhältnissen sozusagen, der schafft die Bewegung und die Bewegung, ein Teil dieser Bewegung ist eben auch die Kunst, ist wie gesagt für mich untrennbar miteinander verbunden. Und hier sind eben die großen Brüche wichtig in der Geschichte und einen großen Bruch oder einen großen Aufbruch oder den wesentlichen Aufbruch kann man in der Renaissance festmachen, weil in der Renaissance also sich die Betrachtung grundsätzlich ändert. Das heißt, man zweifelt zum ersten Mal den Gottglauben an und setzt also den Mensch sozusagen in den Mittelpunkt der Betrachtung. Dieses, den Gottglauben in Frage zu stellen mit den ganzen anderen Aufbrüchen, die sich damit dann verbinden, davon ableiten lassen, das hat was mit der heutigen Zeit noch zu tun. Das ist für mich also ein wesentlicher Aufbruch. Und in Deutschland ist diese Phase eben mit dem Bauernkrieg verbunden. Und den Bauernkrieg gibt es ja schon dann Künstler, der individuelle Künstler entsteht ja mit der Renaissance. Erst davor ist das ja alles gar nicht in dieser Form organisiert. Das ist sakrale Kunst, da gibt es keine individuellen Künstler, die sich teilweise auf die Seite der Bauern stellen. Jörg Rathgeb und andere legendäre Gestalten, will ich jetzt mal so sagen, der auch dafür bitter bezahlt. Jörg Rathgeb, der große Künstler, der am Ende gevierteilt wird in Pforzheim für diese Sache, nur mal so nebenbei genannt, in den Bauernkrieg intervenieren, aber auch für, ist ja die Druckkunst erfunden worden von Gutenberg kurz davor. Es gibt also die Druckkunst, ist, man kann Plakate, also Plakate in der Form gibt es noch nicht, aber es gibt so Einblattdrucke, so eine Art Flugblätter, wo also Illustrationen drauf sind, weil die meisten Leute sind ja Analphabeten, die müssen ja mit Bildern sozusagen agitiert werden. Ein bisschen Text ist auch immer drauf und das sind so Vorläufer von Plakat bzw. Flugblättern, kann man sagen. Die werden da massenhaft eingesetzt, zum ersten Mal in dieser Zeit auf Seiten der Aufständischen. Das ist für mich, sind so Impulse, die ich wichtig finde. Und es gibt noch natürlich noch ein paar weitere Entwicklungen, aber einen großen weiteren Bruch sehe ich dann auch dann im Anfang des 20. Jahrhunderts mit diesem Aufkommen der Moderne. Und die wiederum ist auch verbunden Ende des Ersten Weltkriegs dann mit den Revolutionen. Und in den Revolutionen spielen dann die politischen Avantgarden eine Rolle. Und dann gibt es auch eine Auseinandersetzung zwischen den politischen Avantgarden und dann den realsozialistischen Ansichten. Also es wird dann sehr differenziert, aber das sind so die Zusammenhänge. Jetzt habt ihr euch damals auch ein Logo gegeben, das auch immer noch auftauchte auf Produktionen von Kunst und Kampf. Das ist ein Dreieck. Darin sitzt im Schneidersitz eine Figur, die hat über dem Kopf so eine Art Auge, das strahlt. Diese Figur hat eine Maske auf. Es gibt einen Stern, ein schwarzer Stern, der neben dieser Figur ist. Und diese Figur hat auch eine Waffe in der Hand. Vielleicht kannst du mal beschreiben, was sich hinter diesem Logo verbirgt. Was sind das für Sachen, die damit ausgedrückt werden sollen? Also im Wesentlichen ist das Logo ja schwarz und weiß erstmal. Das sind ja die, ich habe ja erwähnt, ein wesentlicher Satz ist, im Widerspruch steckt das kreative Potenzial. Widerspruch kann man auch als Kontrast darstellen. Also je höher der Kontrast, je klarer ist am Bild zu sehen. Schwarz und Weiß wären jetzt die stärksten Kontraste im Farbspektrum, obwohl Schwarz und Weiß ja streng genommen gar nicht so im Farbspektrum dazu gehört. Also es wird was dargestellt mit dem schärfsten Kontrast, dem größten Kontrast, was eigentlich gar nicht in diese Farblehre so hineinpasst. Das ist schon mal ein bisschen paradox sozusagen. Also außerdem schwebt dann immer bei Schwarz und Weiß Tag und Nacht, hell und dunkel und so weiter mit. Das hat also noch mehrere Komponenten. Daraus setzt sich also dieses Zeichen zusammen, auch immer im Widerspruch. Also es ist immer, die Maske ist auf der einen Seite weiß und schwarz, der Oberkörper dann schwarz und weiß. Das ist immer so ineinander verschränkt, das ist, zeigt sich also darin. Die Maske, also die Maske, Gesicht, was also zu einer Maske geworden ist, zeigt auf diesen halblegalen Charakter zurück, aus dem das also hervorgegangen ist. Ja, und dieses Auge da, das im Grunde genommen ein Symbol für Bewusstsein, soll also darstellen, dass dieses Bewusstsein, diese Figur hält, dieses Symbol in der Hand, das Bewusstsein sozusagen selbst in die Hand hat. Das heißt, die Figur hat sich selbst in der Hand, da gibt es keinen Gott sozusagen, sondern es ist selbst ermächtigt. Und in der anderen Hand ist diese Pistole, die einfach auf die Militanz verweist. Das war irgendwie ein wichtiger Aspekt, das bedarf manchmal auch anderer kreativer Aktionen, um progressiv auf gesellschaftliche Verhältnisse Einfluss zu nehmen. Ich würde gerne nochmal auf den Kontrast zu sprechen kommen. Du hattest die Jugendzentrumsbewegung auch erwähnt. Ich bin selber, habe mich politisiert in so einem Jugendhaus oder in so einem Jugendzentrum und da tauchten auch immer solche Wandgemälde auf und vieles von dem, was ich damals kennengelernt habe, also erinnert mich dann auch an die Sachen von Kunst und Kampf. Also es ist ein bestimmter Stil, der ja vielleicht auch damit verbunden ist. Ich habe auch damals in dem Infoladen zum ersten Mal so ein Buch über Kunst und Kampf entdeckt, da in Weimar. Und es gibt, glaube ich, so eine bestimmte Ästhetik in solchen AJZs und das hat auch was mit dem Widerspruch zu tun, weil ich mir begegne das immer wieder, dass es so einerseits, andererseits Darstellungen gibt. Also da gibt es auf der einen Seite quasi die Darstellung vielleicht der eigenen Bewegung oder des eigenen AJZs, da ist dann alles wild und spielerisch und lebendig und auf der anderen Seite dann die kalte Welt, wo die Polizei ist und ja, Repression und so weiter. Und wo ich mich so ein bisschen frage, ja, inwiefern sind solche Darstellungen nicht auch unterkomplex? Also das soll jetzt kein Vorwurf sein an Kunst und Kampf, sondern ich will eher in die Richtung fragen, ob es eine Auseinandersetzung auch in diesem Zusammenhang gibt mit Fragen von Darstellbarkeit. Also sind soziale Konflikte überhaupt auf einer bildnerischen Ebene gut darstellbar, was ja immer wieder auch eine Debatte gewesen ist in der Kunst? Ja, natürlich muss man Kritik an Formen darstellen und komplexe Zusammenhänge darzustellen, ist künstlerisch meines Erachtens durchaus eine Herausforderung, der man sich stellen sollte oder auch stellen kann oder stellen muss. Aber diese Ästhetik muss man hinterfragen, also Schwarz-Weiß-Malerei sozusagen, jetzt von KPD-Plakaten, das ist vielleicht noch bildnerischer, das ist immer den Hammer, den haut man auf den Kopf oder irgendeinen und das ist dann der Böse und der sieht dann auch entsprechend aus mit so einem Zylinderhut auf und so weiter. Diese Geschichten, die sind natürlich, wie du sagst, unterkomplex. So einfach ist die Welt nicht gestrickt, das ist einfach so eine Art Propaganda. Ich unterscheide ja zwischen Propaganda und Kunst. Propaganda es geht zueinander über, ist aber für mich eigentlich Handwerk. Kunst ist noch ein bisschen was anderes. Es ist für mich also ein Medium, mit dem man also auch noch andere Dinge ansprechen kann. Und da kann man sich muss man sich auch politischen Herausforderungen stellen, weil ich für mich auch denke, dass alles irgendwie politisch ist. Die Ästhetik hat sich auch bei Kunst und Kampf in den Plakaten und so weiter verändert, wenn man das von den 80er Jahren bis heute sieht, weil man sich ständig mit diesen Fragen auseinandersetzt. Und es gelingt auch nicht immer der große Wurf sozusagen, aber das ist jetzt schlecht, weil die Leute können ja jetzt hier keine Bilder sehen, da müsste man an Bildern darstellen. Ich finde diese Auseinandersetzung über Inhalte, über die Kunst, wie man das darstellt, ist eine permanente Aufgabe. Diese Schrift damals Suche nach Erkenntnis heißt, es gibt kein Dogma, also es gibt keine dogmatischen Festlegungen, das ist absolut wichtig. Also es gibt ideologische Fragen vielleicht, aber es gibt keine Dogmas, keine Sachen sind festgelegt, es ist alles in ständiger Bewegung und Interpretation und deswegen finde ich, ist das ein offener Prozess. Aber ich finde es auch wichtig, dass man sagen muss, man schreibt da die Jahreszahl drauf, wo und in welchem Zusammenhang, wann das gemacht hat, immer noch kritisierbar ist. Also das habe ich eben vor 20 Jahren gemacht. Würde ich heute vielleicht so nicht mehr machen, aber damals habe ich es gemacht. Daran kann ich eine Auseinandersetzung auch transparent machen oder darstellen. Und ja, das so, nur so kann man sich entwickeln. Wenn ich jetzt nur anonym irgendwie Sachen rausgebe und das gar nicht nachvollziehen kann, dann ist diese Form der Auseinandersetzung so nicht möglich. Deswegen war das auch wichtig, überhaupt dieses Emblem, dass man sich einen Namen gibt und dass man eben auch das kontinuierlich betreibt. Du betonst immer wieder, dass im Zusammenhang von Kunst und Kampf Kunst und Politik eine Einheit für dich ist. Und ich würde vielleicht gerne so ein paar Beispiele aus der Geschichte von Kunst und Kampf durchgehen, um vielleicht so auch plastischer zu machen, was diese Einheit bedeutet. Es gibt eine Aktion, die erstmal eine Idee für eine Plakatgestaltung war, wo es den fiktiven Umsturz eines militaristischen Denkmals gab. Das ist dann allerdings auch übergegangen in handfeste Auseinandersetzungen. Kannst du die Geschichte dieses Plakats mal erzählen? Ja, das ist der Slogan, alle werden fallen. Es ging um einen Plakatentwurf oder eine politische Idee in Göttingen. Da stand so ein Militärdenkmal, so ein alter Wehrmachtssoldat. Und da war also jedes Jahr eine Feierlichkeit. Ende der 80er Jahre in der alten Bundesrepublik hieß das. Da ist die Bundeswehr, sind englische Einheiten von der NATO, also richtig offizielles Militär, und ausgerichtet wird es vom Landesverband Ostpreußen, und das ist auch eine militaristische Gedenkstätte gewesen, wo nur ostpreußische Militärverbände da gedacht worden ist. Jahrelang gab es da Demonstrationen gegen und so weiter, und dann hatte es eine große Bündnisdemo schon gegeben, 1988 gegen so ein FAP-Zentrum da, das war damals so die Neonazi-Partei. Da war das übrigens auch schon so ähnlich. Da hat es in der Mitte des Plakates wurde so ein Haus von einer großen Menschenmenge angegangen und das brannte dann und hat dann auch tatsächlich gebrannt, etwas später. Und bei dem Alle werden fallen Plakat ging es also darum, die Idee war, wir reißen das Denkmal um. Und weil alle werden fallen, das ist ja irgendwie so, lädt ja da zu so einer Fantasie ein. Und das war dann sozusagen, das ist alles ein Gedanke. Also die Politik, wir machen nicht nur so ein Bild, wie etwas brennt oder umfällt, sondern das passiert dann also auch tatsächlich. Und bei Alle werden fallen ist das dann wirklich auch vom Plakat her sehr ästhetisch gelungen. Wir haben das dann so dargestellt. Also war allerdings noch die Zeit kurz bevor die Computertechnologie in der Form, wie sie heute kennen, hapert war. Es gab also Photoshop, war so noch nicht zur Verfügung. Und es gab dann das Problem, dass das große Denkmal war ja auch ein paar Meter hoch, so ein Granitsoldat. Wie zeigt man jetzt, dass der umgerissen wird? Man kann einen Comic zeichnen, aber das wäre nicht zielführend, weil das soll ja so sein, dass die Leute das animiert irgendwie, dass sowas möglich ist oder geht. Also muss man das eigentlich mit einem Foto machen. Das konnte man aber, wie gesagt, damals mit Photoshop nicht simulieren. Deswegen musste man tatsächlich vormittags sich verabreden. Ich weiß nicht, 3-4 Leute, die da drauf sind. Maske über, also erstmal ein Seil über den Kopf von dem Soldaten und dann ziehen an der Seite, sodass man also ein Ursprungsfoto hatte, wo richtig Foto hatte, wo dieser Soldat und die Leute da ziehen. Und aus diesem Foto konnte man dann so ein bisschen, das war ja damals noch anders als heute, musste man, wie gesagt, dann mit Film wurde damals noch gearbeitet. Der Film war immer so groß wie das Plakat. Also wenn ich DIN A2 Plakat hatte, musste ich immer DIN A2 Filme ziehen. Dann wurde die Fallbewegung da wie so ein Kartenspiel so dargestellt. Der fällt dann also so um zur Seite. Das ist ziemliche Aufgabe, muss man ein- und auskopieren. Kann ich jetzt hier schlecht darstellen. Das ist eine Schweinearbeit. Das ist, wie heute macht man das Rucki-Zucki. Damals war das Handarbeit sozusagen. Man brauchte auch technische Geräte. Das konnte man nur in der Druckerei machen und so. Das war schon etliches Know-how für notwendig. Jedenfalls sind wir vormittags dahin. Fotograf war da, Seil um Kopf, und dann haben wir gezogen. Das war jetzt nicht irgendwie weit außerhalb, sondern in Göttingen, da sind ja auch Leute unterwegs. Das war auch so ein Schulhofgelände im Grunde genommen. Also da hätte auch jemand vorbeikommen können und der Polizei jetzt zu erzählen, wir wollen jetzt hier ein Kunstwerk machen. Wäre wahrscheinlich bei der Ausstattung ein wenig schwierig gewesen. Man musste also zügig zu Werke gehen. Das hat auch funktioniert. Da kam nur so ein Rentner vorbei, dem ist da fast das Gebiss aus dem Gesicht. Ich kann mich sehr gut erinnern noch an die Szene, war sehr interessant. Und dann hatten wir einfach das Foto im Kasten und dann wurde das Plakat gemacht, dann war das auch abgesprochen, war eine Bündnisdemonstration mit verschiedenen anderen Kräften, auch so ein paar Gewerkschafter waren dabei. Und dann kam das Plakat raus und zeitgleich eines Nachts wurde der Soldat vom Kommando Hut ab, Haut ab, Kopf ab umgerissen. Dabei wurde der Kopf abgeschlagen. Es war vorher schon mal umgerissen worden, 2-3 Mal, aber dann wurde es einfach wieder aufgestellt. Diesmal war der Kopf ab und der wurde auch nicht wiedergefunden, zumindest erstmal viele Jahre nicht. Und damit war der Skandal da. Die Ostpreußen haben sich aufgeregt. Das sollte man alles so liegen lassen, um zu darzustellen, was in Göttingen möglich wäre. Das hatten wir, das super Idee, lassen sie ihn liegen. Haben sie aber nicht gemacht. Der wurde dann woanders aufgestellt, auf unserer Kaserne. Und da wurde dann nur noch ein Holzkreuz errichtet. Das war schon eine Aktion, die also wirklich total reingehauen hat. Dann gab es dieses Plakat. Das Plakat war dann auch nochmal künstlerisch überlegt. Man hat dann so popartig die Farben, die natürlichen Farben verstärkt, also Granitblau und so weiter. Das kann ich, wie gesagt, kann ich jetzt schlecht, das kann jetzt natürlich niemand sehen, von daher schwierig zu erklären. Es war jedenfalls ein sehr buntes Plakat und durch diese Aktion und so weiter war hier die Einheit von politischer Aktion und ästhetischer Ausdruck, der war einfach da. Die Polizei hat natürlich sofort reagiert, es gab dann Verfahren, ein paar Leute sollten da malträtiert werden, Hausdurchsuchungen, diese ganzen Sachen, die es eben in diesen Zusammenhängen dann gegeben hat, weil sie natürlich wissen wollten, wer dahinter steckte. Das haben sie aber dann doch nicht rausgekriegt. Ja, das war eine Sache, wo das zum Beispiel ganz gut gelungen war. Es gab noch ein paar andere, aber das war so eins, würde ich sagen, das war schon okay, ja. Hausbesuche und Gerichtsverfahren gab es auch im Zuge eines Plakats, das sogenannte Weiterstadt-Plakat, was auch mit Teil war eines Prozesses gegen die Göttinger Antifa M im Jahr 1995, ein Paragraph 129a-Verfahren, also Werbung für eine terroristische Vereinigung. Was verbirgt sich denn für eine Geschichte hinter diesem Weiterstadt-Plakat? Ja, das war diese Endphase der RAF zum einen, die haben ja dann als letzten großen Anschlag den Rohbau der JVA Weiterstadt gesprengt und ziemlich demoliert bei der Geschichte. Das hat großes Aufsehen erregt, auch mit der Erklärung dazu, und war also so in der Zeit in aller Munde, und jeder kannte auch dieses Foto, also eine Aufnahme aus Vogelperspektive. Und gleichzeitig ging die Organisierungsdebatte los in der Antifa, und der ja von Antifa M besonders hervorgebracht worden ist oder vorangebracht worden ist. Es ging um die Gründung der antifaschistischen Aktion, bundesweite Organisation und so weiter. Das will ich jetzt hier nicht total auswalzen, das ist ein anderes Thema. Aber jedenfalls Organisierungsansatz und dieses NRF sozusagen, das war so in einer Phase. Und wir haben in dieser Zeit auch versucht, mit allen Gruppierungen in Diskussion zu kommen, also von ehemaligen Gefangenen bis autonomen antiimperialistischen Gruppen und so weiter, und das zusammenzumachen. Da hatten wir die Idee, wir machen eine Veranstaltung zusammen mit ehemaligen Gefangenen aus der RAF in Göttingen. Das haben wir auch alles organisiert, da musste ein Plakat dazu her. Und dann kam halt die Idee auf, wir nehmen als Hintergrund diesen Weiterstadtkomplex. Davor setzen wir einen schwarzen Block von einer Antifa-M-Demo, und dann war da Slogan drauf, zusammen gehört uns die Zukunft, und noch ein paar andere, was dann hinter so los war. Das Plakat ist auch sehr künstlerisch umgesetzt worden, sehr farbig und mit allen Pipapo. Es gab dann vor diesen, es war immer Usus, ist ja ein kollektiver Prozess, so ein Plakat, man schlägt das vor, dann wird es weit ausgearbeitet und dann wird das der Gruppe nochmal vorgestellt und diskutiert dann darüber, was dann noch verändert wird. Wie gesagt, es muss ja von der Gruppe getragen sein. Und da war die Diskussion sehr lebhaft, weil auf diesem Plakat, was dieser schwarze Block trägt, sind verschiedene Embleme drauf, ob da auch das Emblem der RAF drauf sollte. Und ich wollte das unbedingt, dass das da drauf ist, hab aber in der Diskussion mich nicht durchsetzen können. Hab da vor Wut geschnauft, weiß ich noch, weil mir das nicht radikal genug war. Später ist das dann, hat sich dann herausgestellt, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man sich nicht überall durchsetzt, denn dieses Plakat wurde dann tatsächlich ein wesentlicher Punkt bei der Kriminalisierung der Antifa-M. Wir hatten also ein paar gemacht mit Eindrucken für die Veranstaltung, aber viele Plakate ohne diese Eindrucke, also das ist so, dass wir so einige hundert davon hergestellt hatten, und die wurden zum großen Teil von der Polizei dann beschlagnahmt und wurden dann als Werbung für eine terroristische Vereinigung, sollte das also dann angeklagt werden. Und dann gibt es eine Auseinandersetzung, gab eine Menge Hausdurchsuchungen, mehr hunderte Plakate wurden beschlagnahmt, dann gibt es eine Auseinandersetzung zwischen dem Staatsanwalt, Oberstaatsanwalt und dem Richter vom Landgericht in Lüneburg, wo das verhandelt werden sollte, ob das jetzt Werbung für eine terroristische Vereinigung ist oder ob das Kunst ist. Sehr interessant, weil das auf juristischem Niveau, es gibt mehrere Seitenabhandlungen darüber, wo also der Richter das da sich anguckt und da argumentiert, und der dann zum Schluss kommt, er lehnt das ab, das als Werbung für eine terroristische Vereinigung zu werten, da das RAF-Zeichen ja nicht auf dem Transparent ist. Also da hat sich das, wie gesagt, auch mal bewährt, dass man sich nicht immer durchsetzt. Ich würde, also mich würde auch interessieren, wie überhaupt das Verhältnis der autonomen Bewegung war zur RAF. Und ich finde das auch erstmal interessant auf der symbolischen Ebene, weil vielleicht gibt es da auch Parallelen zu Kunst und Kampf. Dieses Logo der RAF ist ja eine unglaublich kluge Symbolsprache eigentlich. Also dieser AK-47 oder was das ist mit dem Stern und dann dem RAF-Logo. Das hat sich ja weltweit verbreitet und jeder konnte dieses Symbol sofort einordnen. Also auf der symbolischen Ebene ist das irgendwie interessant gewesen von der Kommunikation her. Jetzt jenseits der Frage, wie man eben die Bewaffnung und die Legalität irgendwie einordnet als politische Praxis und als Strategie, ist ja die andere Frage auch die Ausrichtung, weil du hattest ja am Anfang auch geschildert, autonome Bewegung, auch in Abgrenzung zu den K-Gruppen. Jetzt kann man ja sagen, RAF war schon eher so in diese leninistische Richtung, auch von den Texten, die der RAF her produziert habt. Wie war denn euer Verhältnis zur RAF? Ja, euer ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Also mein Verhältnis oder ja, in gewisser Weise auch unser Verhältnis, von den Autonomen aus gesehen erstmal, waren das zwei getrennte Sachen, völlig ineinander getrennt. Die Autonomen haben zwar militante Aktionen gemacht, haben aber viele Sachen abgelehnt, insbesondere Autonome Antifa, die von der RAF gekommen ist. Zum Beispiel haben die ja gesagt, es herrscht Krieg, also sind im Kriegszustand mit dem Staat oder so, und haben wir gesagt, wenn der Staat begreifen würde, dass wir im Kriegszustand sind, dann hätten wir um 5 Minuten Zeit, dann wären wir sozusagen platt. Es geht nicht um Krieg, sondern uns geht es darum, um militante Politik, das heißt eigentlich um eine Demonstration. Oder manchmal will ich natürlich den Feind, natürlich den Gegner auch treffen, aber es geht eigentlich um die Propaganda der Tat. Das ist keine militärische Auseinandersetzung. Insofern lehnen wir auch militärische Mittel ab und haben ja, wenn es also um Anschläge und so weiter geht, immer das möglichst so gemacht, dass jeder das nachbauen konnte. Also aus dem Baumarkt die Sachen, dann gab es auch mal bei den Anschlägen eine Erklärung, wie das technisch da zusammengesetzt worden war. Das war sozusagen die Idee. Und es gab auch viele Aktionen RAF, die man abgelehnt hat. Pimental zum Beispiel, das war so eine auf der US-Airbase, da haben sie irgendwie so eine Identitätskarte gebraucht, da haben sie so ein GI dafür erschossen, also ganz üble Geschichten. Und diese Art von Politik, das fand ich schon damals, also fand ich, was heißt, fand ich schon fand ich immer falsch, auch diesen Einsatz, wir kämpfen einen Kampf, der mit dem Trikont verbunden ist, da irgendwo ganz weit weg und legen dafür irgendwelche Leute um und das politische Klima wird immer schlimmer dadurch und dann zu behaupten, ja, es würde sowieso schlimm werden, egal was man macht, das fand ich total dumm, weil als Linker habe ich ja den Auffassung, ich kann was verändern, also auch positiv verändern. Wenn ich jetzt aber rangehe politisch rangehe mit der Parole, wird sowieso alles viel schlimmer. Also ich kann auch machen, was ich will, dann kann ich auch Leute umlegen oder dies oder das. Das finde ich als Ansatz irrelevant. Und ich fand auch den Umgang da, das kann man jetzt schlecht transparent machen, von diesen Fankreisen da. Und autonom, das waren zwei getrennte Sachen. Da hatte man irgendwie nichts miteinander zu tun. Das waren auch politisch, wie gesagt, ganz unterschiedliche Ansätze. War wirklich getrennt. Und das war für mich nicht nachvollziehbar, diese Art des Vorgehens. Zurück zu Kunst und Kampf. Aus diesem Zusammenhang von Kunst und Kampf kommt auch das Antifa-Logo in seiner neuen Auflage. Gab es ja schon in den 30er Jahren als eine Kampagne der KPD, auch mit einem entsprechenden Logo, wo schon die zwei Fahnen aufgetaucht sind. Ihr habt das wieder aufgegriffen und nochmal neu stilisiert, dieses Logo. Und es hat sich in der Version auch inzwischen weltweit verbreitet, was ich ganz interessant finde. Eines der bekanntesten Symbole vielleicht sogar. Und das ist ja eine Auseinandersetzung, wenn man sozusagen ein Logo aus der KPD, aus der Weimarer Zeit aufgreift oder kurz vorm Nationalsozialismus aufgreift und es aber auch nochmal verändert. Was für eine Art von historischer Auseinandersetzung war das für euch, für dich mit diesem Antifa-Logo? Ja, weil ich mich schon eben in einem historischen Prozess interpretiere. Ja. Und Antifaschismus ist für mich zumindest in der Bundesrepublik, in Deutschland, die wesentliche politische Auseinandersetzung schon seit jeher gewesen. Und ganz starker antifaschistischer Impuls kam eben für mich über dieses Emblem Antifa-Aktion. Allerdings im ersten Moment tauchte das in den 70er Jahren auf von den K-Gruppen, da kam ich damit sozusagen in Berührung und dann hat sich das durch weitere Auseinandersetzungen dann dargelegt, dass das irgendwie aus diesem aus der KPD-Zeit stammt, also 1932. Man musste es dann umgestalten, einfach deswegen, weil das alte Emblem, also ein bisschen in der heutigen Zeit, also diese Fahnen hängen da so ein bisschen schlapp am Mast, wie ich finde, müssen wir jetzt auch zeigen, also es ist jetzt schwierig und sind auch in der falschen Richtung, also von unserer Seite aus gedacht. Und es ist vor allen Dingen ein Symbol, das ja eigentlich in seiner ursprünglichen Form für eine stalinistische Politik steht und die SPD als Hauptfeind stilisierter Sozialfaschismus, diese wäre hier der Begriff. Und deswegen kann man das meines Erachtens so einfach eins zu eins nicht übernehmen. Also ich verwende auch keinen Hammer und Sichel als Emblem, weil ich das politisch nicht richtig finde. Aber natürlich finde ich diesen Grundsatz, antifaschistische Aktionen zusammen als Aktion mit allen zusammenarbeiten, also dass sich das praktisch ergibt und so weiter, das finde ich natürlich komplett richtig. Und das war für uns ganz klar, dass wir da einen Bezugspunkt haben. Es war auch eine Bezugspunkt zum militanten Antifaschismus, zum linksradikalen Antifaschismus. So hatten wir da so einen inhaltlichen Link auf alle Fälle. Und Fahnen schwarz-rot war klar. Schwarze und rote Front sind wir, sagen ja die Steine Scherben, so hat man sich empfunden. Schwarz und rot waren einfach die Farben, weil wir uns eben als Linksradikale empfunden haben. Ein paar mehr als Anarchisten, ein paar mehr als Kommunisten, das war eben unterschiedlich. Und wir haben uns natürlich immer nur auf die positiven Sachen bezogen und haben gesagt, also dann natürlich schwarz und rot. Und so ist eben eine Fahne schwarz und rot geworden und so konnte man dieses Emblem dann eben auch verwenden. Kunst und Kampf ist dem Anspruch nach sozusagen eine künstlerische Initiative, wo Kunst und Politik in einer Einheit gedacht werden. Und Politik heißt eben auch radikale Politik, linksradikale Politik. Das ist interessant, vielleicht da nochmal drüber zu sprechen, also vielleicht auch, was das für eine Kunst bedeutet, weil die Kunst vielleicht ja so eine Art Freiraum ist, wo einige Sachen möglich sind, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht möglich sind. Vielleicht ist es aber gerade deswegen, auch weil es abgetan werden kann, als Kunst möglich und die realen Konsequenzen vielleicht auch ausbleiben. Und zu dieser Frage, auch wie zum Beispiel Kapitalismus Kunst eingemeinden kann, wollen wir hier kurz mal Schorsch Kamerun von den Goldenen Zitronen zu Wort kommen lassen. Da brauchst du kein Soziologe sein, da kannst du auch irgendwie Chef von der Kunsthalle sein. Also da weißt du auch schon seit langem, der härteste Underground hängt irgendwann in meinem Museum. Also das war schon immer so. Also meine Lieblingskunstgruppe Cobra, die so eigentlich, also inhaltlich am radikalsten so gegangen sind. Meine erste große Cobra-Ausstellung habe ich in der Hypo-Vereinsbank in München gesehen. Also so ist das. Manchmal nuschelt Schorsch Kamerun so ein bisschen, aber er sagt halt eben, am Ende wird auch die radikalste Kunst im Museum landen. Hast du da für eine Perspektive drauf im Zusammenhang mit Kunst und Kampf? Dann hänge ich ja bei dem Museum. Nein, Quatsch. Also alles im Kapitalismus wird alles zur Ware oder kann alles zur Ware werden, wird gehandelt und bricht irgendwie ein Wert und kommt in Zirkulation. Das erfahre ich ja darüber schon, wenn man so alte Plakate sieht, so ein paar hatten wir ja angesprochen, wenn man die Originale heute haben will, dann werden die auf dem antiquarischen Buchmarkt verkauft. Das ist ein normaler Prozess. Allerdings ist natürlich die Frage, ob man als Kunst überhaupt wahrgenommen wird. Und das würde ich sagen, würde ich gerne führen, diese Auseinandersetzung, wird man ja sozusagen eine Kunst, die sich mit der Politik verbündelt, wird ja gar nicht als Kunst gewertet, sondern es wird vom öffentlichen Diskurs abgetan als Propaganda, dass es nur irgendwie eine Bebilderung ist oder eine didaktische Aufarbeitung von irgendwas und so weiter und wird ja der Kunstcharakter abgesprochen. Und das ist eine völlig andere Auffassung. Also im Kapitalismus sagt man einfach, Kunst ist das, was man als Kunst verkaufen kann. Dann macht man dann einen Preis drauf, ganz egal. Und Kunst hat auch einen Eigenwert. Kunst wird um der Kunst willen sozusagen, entsteht um der Kunst willen. Und solche Geschichten, um sich also aus der Affäre zu ziehen, aus der politischen Verantwortung zu nehmen, die mir natürlich immer steht. Also als Mensch grundsätzlich steht und als Künstler natürlich auch steht. Dass sich Dinge ändern können, dass Sache Marktwert bekommen, dass man die vielleicht auch mal dann ins Museum wandern. Das ist eine Sache, die möglich ist. Ich denke aber in der aktuellen Auseinandersetzung, wenn da was produziert wird, also wenn wir was zusammen machen, also aus dieser politisch-subkulturellen, antagonistischen Haltung heraus, ist das erstmal in dem Moment eine Wirkung, die politisch ist und auch politisch bleibt. Und dass das mal anders gewertet werden könnte, ist möglich, hat dann aber auch Grunde genommen nichts mehr mit der aktuellen Situation zu tun. Das wäre dann so ein nostalgischer Rückblick von 30, 50 Jahren oder so weiter. Natürlich können sich da Sachen und Blicke verändern. Aber im konkreten jetzigen würde ich sagen, ist jeder, der sagt, Kunst und Politik ist ein Zusammenhang, wird von der offiziellen Kunst als Propaganda abgetan. Das wird nicht als Kunst gesehen, da wird man angegriffen. Und ich führe die Auseinandersetzung gerne, also mit Leuten, die so drauf sind. Aber das ist also der aktuelle Stand. Wir sind dabei, eigentlich die ganz großen Fragen zu besprechen, was die politische Kunst betrifft. Jetzt, wo du eben sagst, ja, Kunst als Selbstzweck, das ist was, was du ablehnst und du hast immer diesen politischen Anspruch. Jetzt gibt es so Leute zum Beispiel wie Adorno, die so den Autonomiecharakter der Kunst hervorheben. Also ja, Kunst ist was Autonomes, interessant, Zusammenhang zur autonomen Bewegung. Aber so jemand wie Adorno würde ja zum Beispiel sagen, dass der politische Anspruch in der Kunst ist eine Beschränkung für die Kunst und Kunst kann viel mehr und viel besser was über die Realität ausdrücken, wenn sie eben nicht ja den Zweck hat, einer politischen Parole zu dienen oder so. Was würdest denn du zu solchen Positionen sagen? Also erstmal möchte ich grundsätzlich sagen, ich möchte jetzt nicht missverstanden werden, ich bin kein Pfarrer, der jetzt Weisheiten zu verkünden hat in der Form, dass man sich also alle sich danach richten müssten. Ich habe einen Kunstbegriff oder ich verfolge einen Kunstbegriff, den kann ich definieren, mit dem setze ich mich auseinander, mit dem gehe ich auch in die Diskussion, das ist gar kein Problem, das ist der eine Kunstbegriff. Und es gibt Leute, die haben ganz andere Kunstbegriffe, das ist auch okay so. Sehr vielfältig, ne? Kunst ist frei, das und Punkt, ja. Wenn ich jetzt sage, ich lehne dies und das ab, lehne ich das ab. Das ist aber meine Sache, um in die Auseinandersetzung zu gehen, das ist meine Sicht der Dinge. Ich bin aber jetzt nicht jemand, der sagt, ich habe einen Begriff, den jetzt alle übernehmen müssen. Das wäre komplett falsch. Es gibt ja auch Dinge, die aus der Kunst entstehen, aus einem ganz anderen Anlass, die vielleicht gar nicht in der Form politisch gedacht sind, wie ich so rangehen würde. Ich sehe mich immer verbunden mit der Bewegung, dem Kollektiv in der Bewegung und so weiter und so fort. Das ist ja ein Ansatz, wie man da rankommen kann. Man kann ja auch aus ganz anderen Beweggründen daran kommt. Spontanität kann eine Rolle spielen oder dass man sich einfach eben verhält sich da und kommt mit ganz anderen Techniken ran oder was weiß ich. So würde ich das auch nie, würde ich auch niemanden absprechen, wenn der einen anderen Kunstbegriff hat, dass der jetzt keinen Kunstbegriff hat. Der ist nun einfach nur ein anderer als ich. Also ich finde, das kann man jetzt nicht so, erinnert mich so an die Diskussion so ein bisschen in den 20er Jahren, also Sowjetunion oder war auch überhaupt, wo es diese Ismenbewegung gab jeder Kunstbewegung hatte ja seinen Ismus da und jeder meinte, hätte jetzt den Stein der Weisen gefunden, hat sein Kunstverständnis war dann das einzig Richtige und so weiter, was sich durchsetzen. Das finde ich falsch. Ich finde, dass das nebeneinander existieren kann, dass man da diskutieren kann und genau wie ich finde, dass sich nicht eine politische Bewegung einfach durchsetzt. Es gibt verschiedene Facetten, die arbeiten eben teilweise auch konträr und so weiter, aber es bewegt sich sozusagen in eine richtige, also in eine progressive Richtung, das gemeinsam Gewollte, egal welche Worte man da jetzt nehmen will. Also ich hoffe, ihr wisst, was über. Ich bin einfach dieser Bewegung und auch der Widersprüchlichkeit und Vielfältigkeit in dieser Bewegung einfach, das ist meine Idee oder so gehe ich da vor. Ich habe nicht, will nicht die eine Ideologie über alle anderen stülpen. Jetzt hat Kunst und Kampf ja schon eine Geschichte, die zurückgeht eben in Mitte der 80er Jahre. Du bist schon eine ganze Zeit dabei, das zu machen und ich nehme dich als jemanden wahr, der auch immer wieder so historische Auseinandersetzungen halt irgendwie führt und das vielleicht nochmal neu zugänglich macht und so ein bisschen der Bewegungsgeschichte auch verbunden bist und der Aufarbeitung dieser Geschichte. Du machst auch immer noch Plakatgestaltungen, arbeitest künstlerisch und sei es auch in Form von Comics, die du produzierst. Jetzt gibt es einen Ausspruch von Ernst Bloch, gemalter Fisch macht nicht satt. Das ist eine Frage nach dem Überleben, weil Kunst zu machen heißt ja auch, dass man Kunst machen können muss und abgesichert sein muss. Wie geht denn das für dich zusammen mit einem Überleben und auch tatsächlich sozusagen Geld zu haben für die Brötchen, die man essen muss? Ja, das möchte ich auch mal wissen. Also es klappt irgendwie immer wieder. Ne? Jetzt bin ich ja in Halle und mache hier einen Vortrag. Dann kriegt man natürlich auch ein bisschen Geld hier und da mal und so. Und dann kommt man so von einem zum anderen. Aber das mache ich mir gar nicht zum Problem, sondern ich sage mir, das ist mein Leben und das ist so das, was ich anstrebe, da will ich hin und da lebe ich eben für. Das ist, man muss sich selbst eben dann da auch, ich weiß nicht, ernst nehmen und das durchziehen. Wenn ich jetzt daran überlegen würde, wie kann ich jetzt da Geld generieren und das daraus machen, würde ich das gar nicht machen können. So, wäre ich ja viel zu beschränkt. Also diesen Comic, den du ansprichst, sprichst, da hatte ich die Idee, ich mache das im Kieler Matrosenaufstand und verbinde das auch mit einer Demonstration, dass die Kunst also auf die Straße kommt. Also auf der Demonstration werden auch die Bilder von dem Comic gezeigt und so weiter. Und da habe ich erstmal nur die Idee und dann fange ich an zu arbeiten. Und das ist gar nicht klar, also ob das jetzt, wie man das jetzt finanziell kriegt, irgendwie mit der Diskussion, mit Gruppen, dies und das, was man da macht, kriegt man das am Ende schon irgendwie hin. Also da mache ich mir eigentlich nicht so viele Gedanken. Ich habe auch keine Familie gegründet, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ich muss jetzt da nicht irgendwelche Leute noch ernähren, muss mich da um anderes kümmern. Ich bin da wirklich, habe mir diese Freiheit in Anführungszeichen dann da so erhalten, um genau diesen Weg gehen zu können. Abschließende Frage, wo steht denn Kunst und Kampf heute? Existiert es noch als Initiative? Wenn ja, ist es ein Kollektiv oder ist es doch Bernd Langer? Im Moment muss man eher sagen, ist es doch, hat es doch vor allen Dingen mit meiner Person zu tun. Alles andere wäre Quatsch. Also es ist im Grunde genommen, ist ein großer, also ist nach der Jahrtausendwende, wenn man es mal so etwas epochal sagen will, also mit dem Ende dann auch der Autonom Antifa M und ein paar anderen Zusammenhänge, die es gegeben hat, gab es noch ein paar Jahre so einige Gruppen an verschiedenen Orten. Das hat sich dann aber aufgelöst und ist dann am Ende wieder bei mir gelandet, wo es zurzeit ist. Und aber ich sehe es trotzdem so, wenn ich jetzt eine Aktion mache, sehe ich mich immer noch diesen ganzen Inhalten genauso verpflichtet. Ich hatte das ja eben erwähnt, man macht eine Demonstration dann mit Leuten zusammen, in diesem Fall in Kiel zum 100 Jahre Matrosenaufstand, dann macht man diesen Comic, dann zeigt man diese Bilder, dann diskutiert man natürlich auch mit den Leuten, weil das ist schon dann wiederum so eine gemeinsame Aktion, die zustande kommt. Und so ist das eben auch an immer das gleiche Muster. Also ich fühle mich dieser Sache schon noch verpflichtet. Ich sehe da auch noch einen politisch-kollektiven Geist da drin, wenn es auch jetzt nicht mehr so ist, dass eine Gruppe in einer politischen Gruppe oder mit einer politischen Gruppe sozusagen fusioniert, das jetzt voranbringen kann. Und ja, so, das ist einfach Stand der Dinge.